Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur ersten Ausgabe des Methoden-Podcasts. Der Podcast-Serie, die Ihnen Möglichkeiten aufzeigt, sich persönlich zu verbessern. Heute möchte ich Ihnen eine Technik vorstellen aus dem Bereich der Memo-Technik, also um Dinge zu behalten. Sie kennen das vielleicht von Gedächtnisweltmeisterschaften, wo Sie Leute sehen, die ganz viel behalten können und wiedergeben können, nachdem sie sich etwas kurz eingeprägt haben. Diese Techniken, um sich etwas einzuprägen, können Sie auch lernen und verwenden in Ihrem beruflichen oder persönlichen Alltag, wo immer es Sinn macht. Die bekannteste Technik dabei ist die Routenpunktbelegung. Routenpunktbelegung bedeutet, dass Sie sich eine Route wählen und auf dieser Route an unterschiedlichen Stationen Halt machen und sich an Dinge erinnern. Ich mache das mal kurz an einem Beispiel für Sie fest. Angenommen, Sie möchten etwas einkaufen, haben keinen Stift dabei und möchten sich den Einkaufszettel merken. Dann wählen Sie sich eine Route, zum Beispiel der klassische Ablauf in Ihrem Lieblingssupermarkt. Das kann schon losgehen an der Eingangstür, eine Glastür, die zur Seite aufgeht. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie möchten gerne Bratwurst kaufen, dann besteht die Technik darin, gleich an dieser ersten Station der zur Seite aufgehenden Tür sich ein Bild vorzustellen, was möglichst besonders ist oder auch merkwürdig. Zum Beispiel, wenn Sie Bratwurst sich kaufen möchten, stellen Sie sich vor, wie an dieser Schiebetür ganz viele Bratwürste festgeklebt sind mit Tesafilm und wie diese Würstchen wackeln, wenn die Schiebetür zur Seite fährt. Entsprechend können Sie auch zum Beispiel am Ende des Supermarktes an der Kasse, im Kassenbereich, wenn Sie noch Kaugummi haben möchten, sich vorstellen, wie der Kassierer oder die Kassiererin auf die Tasten tippt und auf jeder Taste ist ein Kaugummi, was dort klebt, und Sie sehen richtig vor Ihrem geistigen Auge dann, wie die Fäden gezogen werden, von dem Kaugummi an den Fingern, von den Tasten her. Sie sehen also, mit Hilfe von möglichst besonderen, merkwürdigen Bildern auf einer Route, die Sie durchlaufen, können Sie sich Dinge merken. Das Gleiche geht natürlich auch mit Ihrem Zuhause. Sie schließen die Wohnungstür auf, Sie schauen im Treppenhaus, in den Postkasten. Das alles können für Sie einzelne Stationen sein, wo Sie an etwas denken. Und wenn Sie zum Beispiel einen Vortrag halten möchten und Punkt für Punkt abschreiten möchten, dann können Sie auch im Geiste in Ihre Wohnung gehen, schließen die Haustür auf, beim Schlüssel machen Sie etwas und verknüpfen mit dem Schlüssel im Schloss ein merkwürdiges Bild. Wenn Sie den Postkasten öffnen, damit mit diesem Bild verknüpfen Sie ein besonderes Bild. Und so können Sie Stück für Stück bis in Ihre Wohnung hineingehen und behalten an jeder Station, was Sie dort abgelegt haben, und können das dann in der jeweiligen Situation auch problemlos wieder abrufen. Das war der erste Methoden-Podcast. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie selber eine schöne Methode kennen, die es lohnt, vorgestellt zu werden, oder sonstige Anregungen haben, dann schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail unter methoden-podcast@web.de. Ich freue mich auf Ihre Mail. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Methoden-Podcast. Ihr Burkhard.